übers Eis gejagt hast. Was? Oder dass du so heiß bist, dass du eigentlich schuld an der Erderwärmung bist. Was ist los? Habe ich was falsch gemacht? Wenn du das selbst nicht weißt, wegen dir denkt ihr, dass ich auf Helene stehe. Herzlichen Dank. Das hat gesessen. Juri dämmert langsam, dass er einen riesigen Fehler gemacht hat. Ganz Juri untypisch wird er plötzlich still, watschelt zu Jo und hüpft neben ihm aufs Bett. Weißt du, ich hatte da mal einen Kumpel, der stand auf zwei Chicks. Dachte, er muss sich nicht entscheiden. Aber am Ende waren sie beide weg und er war ganz alleine auf seiner Eisscholle. Juris Ehrlichkeit versöhnt Jo. Was ist mit Jonglieren? Bälle in der Luft halten und so? Ach, weißt du, ich sag manchmal so Sachen. Wenn ich ehrlich bin, als Morrison mit seinem Bus gekommen ist, um mich zu holen, war ich ziemlich alleine. Aber sag's nicht weiter. Das ist schlecht für mein Image. Da muss Jo grinsen. Dann wird er gleich wieder ernst. Ich stehe aber nicht auf zwei Chicks. Ich finde Ida gut. Richtig gut. Aber der Zug ist wohl abgefahren. Die ist total sauer auf mich. Oder enttäuscht. Oder beides. Und wenn du sie einfach sagst? Was? Dass du sie magst. Das kann ich nicht machen. Das ist total peinlich. Juri schlägt protestierend mit den Flügeln. Peinlicher als in der Ecke zu stehen und sie anzuschmachten? Was ist, wenn sie sagt, dass sie nichts von mir wissen will? Dann bist du auch nicht schlechter dran als jetzt, oder? Auch wieder wahr. Freunde? Juri schaut Jo unsicher an. Aber der kann seinem Kumpel nicht länger böse sein und grinst. Juri! Check! In der Wintersteinschule ist nicht nur Wondraschek im Reich der Träume angelangt. Auch Henrietta, Rabat und Kaspar haben sich auf dem Fensterbrett aneinander gekuschelt und schlafen. Selbst dem Meisterdetektiv Benny fallen schon die Augen zu, da taucht auf dem Hof wieder die mysteriöse Gestalt im Kapuzenmantel auf. Die Freunde schrecken hoch. Sie Pupse, da kommt jemand. Vor lauter Spannung macht sich das Chamäleon unsichtbar. Die Gestalt auf dem Hof hat schon wieder eine Steinplatte aus dem Boden gehoben und gräbt darunter ein Loch, direkt vor den Füßen des schlafenden Wondraschek. Jetzt warten wir. Es geht ja darum herauszukriegen, wonach der sucht. Gespannt beobachten die Kinder und ihre Tiere, wie die Gestalt mit ihrer Schaufel in dem Loch herumstochert, bis plötzlich ein dumpfes Geräusch ertönt. Steffi, es hat was gefunden. Was? Wo? Kaspar erscheint neben Rabat und Henrietta und erschreckt die armen Tiere fast zu Tode. Die beiden machen einen Luftsprung und stoßen dabei versehentlich den Globus um. Das löst